gerne mit mir reden wollt oder streiten, plaudern oder diskutieren wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50, Mail domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht heißt Andreas und der Andreas ist 36. Guten Morgen, Andreas. Hi, guten Morgen. Hallo Andreas, um was geht's bei dir? Ja, ich glaube, ich bin sexsüchtig. Irgendwie kann ich keine Beziehung wirklich wahrhaben. Was bist du? Sexsüchtig? Ja. Ah. Wie kommst du darauf, dass du sexsüchtig bist? Dass ich außer meine erste Freundin alle, sogar meine Frau, mit der ich 13 Jahre zusammen war, konstant betrüge und auch jede weitere Freundin. Und ja, also ich habe so blöd gesagt jetzt einen Schnitt von 3-4 Frauen in der Woche, die ich über Singlebörsen kennenlerne. Bist du denn im Moment solo? Nee. Nee. Du bist nein. Immer noch, bist du mit deiner Frau noch zusammen, die du gerade erwähnt nein, hast? Nein, die ist schon 7 Jahre her oder 6 Jahre her, sorry. Wie lange bist du mit deiner jetzigen Freundin zusammen? Seit 6 Monaten oder 5 Monaten. Ja. Und ich kann mir Daten nicht so genau behalten, sorry. Naja gut, aber so ungefähr kann man ja sagen, 1/2 Jahr. Ja, 5-6 Jahre, halbes Jahr, ja. Und seit wann gehst du ihr jetzt auch schon wieder fremd? Naja, seit 2 Monaten nach der Beziehung, also seit 3-4 Monaten quasi. Und so oft in der Woche? Ja. Was erzählst du deiner Freundin, wenn du mit anderen zusammen bist? Wie redest du dich da aus? Das ist eine super Frage, ja. Ich arbeite in Werbeagenturen, habe die jetzt wieder gewechselt gehabt. In der Branche ist es so üblich, dass man so alle 2-3 Jahre die Agentur wechselt und dann kann man da mit Überstunden argumentieren etc. pp. Mhm. Das kann man dann schon ganz toll verkaufen. Ja. Ich merke einfach nur, dass es langsam überhand nimmt. Ich hatte auch so zwischen meiner ersten Freundin und meiner Frau ein mega Flow, ich sag mal von 30 Frauen in einem Jahr. Das war so die Anfangszeit, wie gesagt, da war ich 1, 2, 23, das weiß ich nicht genau. Mhm. Und das entwickelt sich halt immer irgendwie so weiter Kannst du denn sagen, mit wie viel Frauen du bis heute in deinem zarten Alter von 36 Sex hattest? Zart ist natürlich eine tolle Nummer. Bestimmt 300, 400, ich kann es dir nicht genau sagen, ja. Mhm. Ich habe schon einen guten Durchschnitt, glaube ich, ja. Wie ist denn das für dich? Worauf ich auch nicht stolz bin. Ja. Du bist jetzt mit deiner Freundin zusammen, noch gar nicht so sehr lange. Wenn man frisch mit jemandem zusammen ist, ist es in der Regel ja so, dass man verliebt ist in eine Person, sehr verliebt ist in eine Person. Ja, das ist auch so. Und sie auch begehrt. Ja. Begehrst du sie wirklich? Ja. Wie ist der Sex mit deiner Freundin? Super. Warum? Nicht 100% befriedigend. Ah, was fehlt? Aber super. Was fehlt? Naja, ich sag mal, ich habe irgendwann im Laufe... Andreas, also ich werde dir danken, wenn du den Hörer mal stillhalten würdest, weil es kluckt und blubbert. Ja, also nach meiner ersten Freundin habe ich irgendwie festgestellt, da war ich 20, habe ich irgendwann festgestellt, dass ich so eine dominante Art habe und dass ich danach gezielt suche. Deswegen habe ich auch meine Frau mehrfach betrogen und das zieht sich halt jetzt auch weiter durch. Und meine aktuelle Freundin, die ist halt wirklich ein starkes Gegenüber, eher so nicht die devote Person, die tut mir aber im Alltag eigentlich ganz gut. Die Freundin davor, die ich hatte, mit der ich 2 Jahre zusammen war, die war eher so die devote und die hat das alles hingenommen und die fand das alles super, dass ich auch so dominant bin, aber ich kann das alles nicht wirklich beschreiben. Also, man findet natürlich nie die perfekte, oder ganz selten finden Menschen die perfekte Lösung, weil alles hundertprozentig stimmt. Man muss ja eigentlich immer in gewisser Weise Konzessionen machen und das ist ja auch normal. Wie fühlst du dich denn dabei, wenn du deine Freundin jetzt permanent schon betrügst? Beschissen. Jedes Mal richtig schlecht, richtig beschissen. Ich möchte das eigentlich nicht, weil... Warum tust du es denn dann? Das ist irgendwie so eine körperliche Abhängigkeit. Abhängigkeit von was? Von einem Sexualleben. Also ich hatte auch, während ich verheiratet war, hatte ich eine Sklavin. Also Wieso lässt du dich denn dann überhaupt noch auf Beziehungen ein, wenn du so ein agiles... Weil mir das gut tut. Du willst also von jedem Stück, von jeder Tochter das schönste Stück haben? Nein, es tut mir einfach nur extrem gut, wenn sich jemand um mich bemüht oder ja, wenn jemand... Ja, gut, aber du belügst ja deine Freundin. Ja, vollkommen. In dem Moment, wo du mit ihr offen darüber reden würdest, wär's ja, und sie es dir sogar zubilligen würde, wäre das ja eine ganz andere Geschichte. Aber so ist es ja ein Betrug. Korrekt. Was hast du bisher dagegen getan, um aus dieser Sucht, nennen wir es mal Sucht, rauszukommen? Ich habe das jetzt ungefähr 3 Monate lang versucht, irgendwie zu vermeiden. Und also wie gesagt, bei meiner Frau hat es erst nach Jahren angefangen, weil da auch noch ein Kind im Spiel war. Und die Freundin nach, die war halt eher devot. Aber ich sag's mal ganz plump, das hat mich nicht angetörnt oder das war unbedingt nicht das, was ich wollte. Und jetzt habe ich jemand, der mir ein gleichwertiges Gegenüber ist. Mhm. Und da versuche ich mich halt sehr zurückzuhalten. Aber ich merke, wenn ich dann irgendwie, ja, durch die Überstunden, die ich auch wirklich leisten muss, also das ist nicht immer grundsätzlich eine Ausrede, dadurch ist es halt einfach so, dass mir irgendwie was fehlt. Und dann hole ich mir das blöderweise irgendwie woanders her. Da kann sie auch gar nichts dafür. Das hat auch im Endeffekt gar nichts mit ihr zu tun. Also zumindest in meinem Kopf nicht. Ja, bist du denn für dich zumindest entschieden, dass du etwas dagegen tun möchtest? Ja, klar, würde ich das gerne. Ich glaube dir das nicht so richtig. Ich bin total entschieden. Ja, dann hättest du, dann würdest du... Es tut mir im Herzen weh, dass ich weiß, wenn ich meiner Ex-Frau sagen würde, dass ich sie so lange mit so vielen Frauen betrogen hätte, wäre das eine ganz, ganz schlimme Sache. Also das würde ich auch niemals sagen. Okay, das sagst du jetzt mit deiner Ex-Frau und kommst in eine neue Beziehung, ist ja schon die übernächste Beziehung, und machst es wieder so. Und ich habe noch nicht so rausgehört, dass du dich wirklich am Riemen reißt, da etwas gegen zu tun, dass du dich wirklich diszipliniert. Doch, ich versuche das. Ich habe das auch mal 3 Monate in keinster Weise getan und war da auch in keinster Weise irgendwie aktiv oder sonst irgendwas. Weil irgendwann kommt so der Punkt, wo ich dann für mich selber merke, mir fehlt was. Ich brauche das irgendwie. Du glaubst selbst, dass das eine Sucht ist. Mhm. Weil? Ich sitze dann hier und ich werde dann nervös und dann, blöd gesagt, kriege ich Schweißausbrüche und will das dann halt irgendwie haben. Schützt du dich zumindest bei den anderen Frauen? Ja, natürlich mache ich das. Ja. Andreas, wenn du das so klar sagst von dir, es ist eine Sucht, ich kann das nicht selbst unterbinden, ich schaffe das nicht, dann will ich dir das auch zubilligen. Das glaube ich auch, dass es sowas gibt. Ich glaube auch, dass es gerade auch in der Sexualität ein krasses Suchtverhalten gibt. Vielen Dank. Wenn du darunter leidest, das offensichtlich tust du das ja auch, wie du es mir gerade geschildert hast. Ja, ich finde das extrem scheiße, ja, oder extrem blöd und auch wenn ich wirklich die Karte auf den Tisch legen würde, extrem verletzend. Ja. Ich bin eigentlich ein emotionaler Mensch und ich würde niemals jemanden verletzen. Okay, dann sieh doch mal vielleicht diesen Anruf als ersten Schritt zu einer Unternehmung, nämlich der Unternehmung, dass du jetzt in der nächsten Zeit zumindest mal zu einer Sexualberatungsstelle gehst. Eventuell sogar in eine Beratung hineingehst, in eine längerfristige Beratung. Okay. Da müsstest du natürlich über deinen Schatten springen, hier anrufen. Nee, ich will nicht über meinen Schatten springen. Mensch, wenn du weißt, wie das ist, wenn man hier sitzt und will niemanden verletzen und man macht jetzt irgendwie was und wenn man das jetzt nicht macht, kriegt man Schweißausbrüche, dann ist es keine... Okay, Andreas. Gut, dann wird dich jetzt meine Psychologin anrufen und dir diverse Adressen an die Hand geben und dann solltest du dann in der nächsten Zeit oder möglichst bald aktiv werden, Termine machen und so weiter. Ja. Und ich glaube, das habe ich hier auch schon zu Genüge gehört, es gibt aus jeder Sucht einen Weg. Ja, dazu braucht man 2 Voraussetzungen. Man muss den Willen haben und die Voraussetzung, dass man vielleicht auch die Türen geöffnet bekommt durch einen Therapeuten oder durch eine gute Beratung. Ja. Sicherlich, ja. Gut, Andreas, dann bitte ich dich aufzulegen und Alexandra, das ist meine Psychologin heute Nacht, die ruft dich jetzt gleich an. Alles klar. Vielen Glück, Dank. Alles Gute. Schönen Abend noch. Tschüss. Ciao. Ursula ist hier, die ist 68, die Ursula. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Ursula. Um was geht's? Ich sehe deine Sendung Abend für Abend. Ja. Bin auch in, sehe mir auch die Talkshow an und wundere mich über diese gute Einstellung, die du hast insgesamt zu allen. Bin irgendwas gefragt, wie es und so. Und da habe ich eine gute Meinung von dir und da wollte ich meinen Fall mal schildern. Und zwar, mein traumatisches Erlebnis ist jetzt noch nicht so lange her. Und zwar ist Folgendes, ich war 20 Jahre mit meinem Partner zusammen. Ja. Und habe vor 4 Jahren geheiratet. Mhm. Aber auch nur so im Vorbeigehen, kam mir dann auch schon alles komisch vor. Und nach einem halben Jahr bekam ich dann heraus, dass er zweigleisig gefahren ist, ein Doppelleben führte, also 10 Jahre eine 20 Jahre jüngere Frau an seiner Seite hatte, eine Verheiratete dazu. 10 Jahre? 10 Jahre. Und der verheiratete Mann durfte dann beim sexuellen Kontakt, den sie dann regelmäßig hatten, zugucken. Und du hast nichts davon gemerkt? Ich habe da gar nichts von gemerkt. Wir leben getrennt. Jeder hat er hat sein Haus, ich habe meine Wohnung. Mhm. Und da er noch im Berufsleben stand, im Moment nicht mehr, und zwar ein Schuldirektor an der Schule, der dann auch immer mich damit hin zufriedenstellen konnte. Ich muss mich einlesen, ich muss die Hausaufgaben nachgucken. Immer gute Ausreden. Immer gute Ausreden, immer gute Ausreden. Und aber Ursula, wie ist es denn dann, dieser fulminante Betrug, wie genau ist der rausgekommen? Der ist rausgekommen, da war ich in der Stadt. Wir wohnen ja nur 3 Kilometer, ist der kleine Ortsteil, der nächste ist 3 Kilometer weiter. Mhm. Und durch ein Kaffeetrinken kam ich dann mit jemandem ins Gespräch und die wussten dann, also der Ortsteil, wo er dann an der Schule ist, die wussten über alles Bescheid. Die sahen ihn auch mit der Frau, obwohl jeder wusste, auch die ist ja verheiratet. Der ging auch mit der Frau öffentlich, der ging seine Einkäufe machen, der hatte seine Hand. Das ist ein Ding. Und die Frau, wie weit wohnte die von, oder wohnt die von dir entfernt? 3 Kilometer. Auch direkt, die Frau auch? Direkt, ja, die ist ja da. Die ist das heißt, er hatte die Dreistigkeit, mit der rauszugehen, er hätte dich ja auch auf der Straße treffen können. Ja, ja. Und da das Haus sofort an der Schule ist, braucht er ja praktisch nur 3 Meter über die Straße. Und so war er damit tagtäglich. Und selbst an dem Tag, als wir geheiratet hatten, stand abends das Auto vor der Tür. Ja, ist das schlimm. So, jetzt hast du da irgend so ein bisschen Wind bekommen von den Leuten. Wie bist du weiter vorgegangen? Ich bin weiter vorgegangen, indem ich mir dann zur Rede gestellt habe. Mhm. Und ich war auch sehr aufgeregt. Also ich kann auch jetzt verstehen, dass manche Frau dann ausflippt. Konntest du es denn, entschuldige, wenn ich unterbreche, konntest du es denn, nachdem du das da gehört hattest von den Leuten, überhaupt am Anfang glauben? Ja, ich hatte ihnen ja vertraut, weil ja war die große Liebe vom ersten Tag an. Ja, umso schlimmer, ja, dann von das von meiner Seite. Und Vertrauen war immer da, weil alles so korrekt immer besprochen wurde. Dem hast du alles abgenommen. Mhm. Und deswegen frage ich dich. Und auch hochfromm, katholisch sowieso, hat ja auch Religionsunterricht gegeben. Mhm. Katholisch fromm sollte ja auch eine Vorbildfunktion sein für die Kinder. Mhm. Und mit Bibel und Geboten, also da wurde es ja richtig unterrichtet, da habe ich auch viel durchgelernt. Hatte immer das große Aussehen, weil er eben auch wirklich eine Koryphäe war, also intellektueller kannst du schon sagen. Aber deshalb nochmal meine Frage. Konntest du es denn überhaupt glauben? Ja, konnte ich glauben. Ich habe das geglaubt. Jetzt meinst du von ihm selber? Naja, als die anderen Leute, die das erzählt haben, dass da irgendwas läuft. Das kam alles übereinstimmend. Das war ja nicht abgesprochen. Die Leute, die ich dann nach und nach traf, da konnte ich alles von glauben. Alles. Weil alles dann nachher einen Sinn hatte und alles stimmte. So, jetzt hast du ihn konfrontiert. Was hat er gesagt? Die erste Antwort kam... Ich sagte dann nur, warum hast du mich denn dann überhaupt geheiratet? Ach, man kann auch 2 Frauen lieben. Das hat er so lapidar gesagt. Das hat er so lapidar gesagt. Woher weißt du denn diese sexuellen Details, die du gerade erzählt hast? Ja, weil die Leute da zugeguckt haben. Das war eine Polenklicke. Da wurde nur getrunken, gesoffen, gehurt. Das war so, und die haben in ihrem eigenen Haus Zwingerclub gehabt. Das war noch mehr so, eine ganze verkommene Bande. Das heißt, das hat sogar die Reihe gemacht, rundherum? Das hat rundherum die Reihe gemacht, das weiß auch der ganze Stadtteil. Und in dem ich lebe, der Stadtteil auch. Und hast du ihm das auch gesagt, dass du diese sexuellen Sachen weißt? Ja, die hat er natürlich abgestrichen. Ach, das hätten sie nur im besoffenen Kopf erzählt, hat alles abgestrichen. So, nachdem du das ihm gesagt hast und er es ja quasi zugestanden hat, nachdem er sagt, man kann auch zwei Frauen lieben, hast du ihn dann vor die Tür gesetzt? Nee. Warum nicht? Ja, ich war im Schock. Ich war im Schock und wollte ja noch mehr fragen. Dann fragt man natürlich, ja, wie fragen so typisch Frauen? Jetzt will ich nicht sagen, also zu den Doofen gehöre ich nicht. Aber da fragst du ganz doof, was hat die, was ich nicht habe? Ja, ja, genau. Und was konnte die dir geben, was ich dir nicht geben konnte? Und in dem Wahn, normalerweise gehört da gar keine Frage mehr hin und eigentlich nur noch raus. Genau, diese andere Frau, die wusste wahrscheinlich, dass er verheiratet ist. Diese andere Frau wusste von mir, nur ich wusste nicht, dass es die gab. Naja, klar. Und ihr Mann wusste ja auch, dass es dann deinen Mann gab und dass die da was miteinander machen. Ja, das war ja sein Kumpel. Das war ja alles offen da. War alles offen. War Haus der offenen Tür für alle Sauereien, die ihr dir so vorstellen kann. Unfassbar. Aber dann muss sich das auch herumgesprochen haben, wenn er so ein ehrenwerter Direktor ist und Religionslehrer, dann muss sich das doch auch unter den Eltern und Schülern herumgesprochen haben. Er hat auch. Und gab es Konsequenzen? Nee, der hatte jetzt das große Glück, dass vor 2 Jahren da die Schule auch zugemacht wurde und dass er auch in Rente ging. So. Und von da an hatte er diese Kontakte ja gar nicht mehr. Ich habe auch selbst mit einer Lehrerin gesprochen, mit der rechten Hand von ihm, und die dann gar nicht erstaunt war. Die sagt, Frau, jetzt wollte ich mal den Namen sagen, da bin ich gar nicht, ich sag, warum erstaunt sie das nicht? Nee, sagst du, das haben wir schon alle geahnt. Unfassbar. Wie lange bist du mit ihm, nachdem du das erfahren hattest, noch zusammengeblieben? Bis vor 5 Monaten war der letzte endgültige Kontakt. Ich muss jetzt eins dazu sagen. Eines muss ich dazu sagen. Er hat mich immer unterstützt, wenn ich Hilfe brauchte, auch finanziell unterstützt, weil durch diese Sache ging ja nur nicht anders, weil ich ja nicht mehr im Berufsleben bin. Mhm. Da muss ich sagen, und das ist so, das ist ja irgendwo schizophren, und da verstand ich das bis heute nicht. Weil da viel Geld gegeben wurde und er mich wirklich reichlich unterstützt hat. Und dann habe ich so gedacht, der hat seine sexuellen Triebe, seine Perversen, die er mir vielleicht nicht anbieten durfte oder wollte oder gemerkt hat, ist nicht so meins, da ausgelebt, um mich vielleicht fürs Alter dann zu haben und zu sagen, so, ich habe so viel investiert, dann wird die mich ja im Alter nicht hängen lassen. Denn vielleicht, er ist Diabetiker, er hat einen kleinen Hirninfarkt gehabt und kriegte jetzt, was ich so als Strafe vom Herrgott so sage, jetzt mal einfach, kriegte jetzt vor 1,5 Jahren einen leichten Schlaganfall. Mhm. Aber vielleicht hat er dich auch so versorgt, ein bisschen aus schlechtem Gewissen, um sich die Schuld frei zu kaufen. Ja, das nehme ich auch an. Wie lange, damit ich es ein bisschen einordnen kann, wie lange bist du jetzt von ihm getrennt? Richtig getrennt. Dass man sich nicht mehr unterhält und auch keine Gespräche führt und nichts mehr. Ja? 5 Monate. Ah, das waren die 5 Monate. Aber er hatte vorgehabt, als das auffiel, hat er vorgehabt, mit mir einen Neuanfang zu starten. Und da habe ich gemerkt, das geht nicht. Jedes Mal, wenn er kam ja auch nur immer flüchtig für 1-2 Stunden vorbei. Da habe ich jedes Mal gemerkt, ich möchte das Messer nehmen und möchte drauf losgehen. Und als Selbstschutz habe ich so gedacht, geht nicht. Weil eines Tages könnte ich mich doch noch vergessen. Dann kommen Sachen hoch, dann kommen vielleicht durch Gespräche irgendwelche Anlässe, wo ich dann vielleicht auslebe. Und als Eigenschutz habe ich gedacht. Gute Entscheidung, definitiv. Hätte ich dir auch genauso geraten, grundsätzlich auch. Aber ihr seid immer noch verheiratet. Wir sind verheiratet und da möchte ich eigentlich so auch belassen, denn So spekuliert der eine auf den anderen, dass er dann abgeht. So, sagen wir mal jetzt, er würde versterben, kriegte ich aber auch die hohe Rente, die ich mir eigentlich verdient hätte, weil 10 Jahre des Lebens sind mir ja geklaut worden. Boah, Ursula, das tut mir wirklich sehr leid für dich, weil wenn man so etwas erfährt, das ist ja der absolute Hammer, das ist ja eine Erschütterung, ein Erdbeben. Das sind wirklich 10 Jahre deines Lebens, hat der Mann dir geklaut. Ja. Eigentlich. Die sind ja im Nachhinein, die sind ja versaut, die Jahre, durch das Wissen. Die sind nicht mehr gut zu machen. Ja. Und dann ist das auch nur noch, man hat damit abgeschlossen, ist so enttäuscht, man kann auch gar nicht anders mehr denken und man steht mit dem Gedanken auf, geht dann mit dem Schlafen, mit dem Gedanken, und dann ist man auch für anderes gar nicht mehr offen und in dem Alter schon mal sowieso nicht, und somit ist das Leben praktisch versaut. Hast du denn jetzt so einen kleinen soliden Kreis, Freundeskreis, wo du abgefedert bist? Das ist ja gerade der springende Punkt. Da kommst du genau auf den Punkt. damit ich für ihn, wenn er so zweimal die Woche angelatscht kam, sage ich jetzt mal gelatscht, weil ich ein bisschen wütend bin, damit ich für ihn frei bin und nicht nur von Freundin umgeben bin, habe ich sämtliche Kontakte, meine sozialen Kontakte abgebrochen. Ich rate dir dringend jetzt, Ursula, das sind ja gerade erst 5 Monate her, dass du den harten Cut gemacht hast. Ich rate dir dringend, das jetzt wieder vorsichtig aufzubauen. Das geht nicht von heute auf morgen, das ist mir klar. Aber dass du wieder ein eigenes Leben bekommst. Und ich rate dir auch dringend, dass du zumindest für eine Weile dir auch etwas professionelle Hilfe suchst, um mit dem ganzen Schock und der Erschütterung und der Verletzung zurechtzukommen. Also ich habe mir so gedacht, will ich gar nicht in Anspruch nehmen. Ich habe so gedacht, wenn ich einmal beim Domherrn durchkomme und hör die Worte, die fallen mir dann immer wieder, kann ich mir die immer wieder holen, wenn ich sie brauche. Das ist für mich so beruhigend, weil ich das ja jeden Abend gucke. Aber ich will, dann das will ist ich für mich so beruhigend, da brauche ich gar keine... Aber dann will ich dir auf jeden Fall sagen, weil das meine ich auch mit großer Ernsthaftigkeit, ich finde gut, dass du den radikalen Schnitt gemacht hast. Das ist genau die richtige Entscheidung. Und jetzt musst du nach vorne gucken, bau langsam dein Leben wieder auf und weißt du, versuche dich wirklich von dieser Verletzung zu trennen, denn der darf nicht die Macht über dich haben, dass deine nächsten 10 Jahre auch versaut und zerstört werden. Diese Macht darf der nicht mehr haben. Wie würdest du dem Menschen begegnen, wenn du den treffen würdest? Würdest du dran vorbeigehen oder würdest du dem noch einen Gruß gönnen? Das ist jetzt nur so mein Problem. So eine Barmherzigkeit oder Menschlichkeit, wie verhält man sich da? Also zunächst mal würde ich den wahrscheinlich überhaupt nicht mehr grüßen. Vielleicht, wenn ein bisschen Gras über die Sache gewachsen wäre, vielleicht guten Tag, aber das wäre es dann auch gewesen. Ja, so kenne ich dich. Liebe Ursula. Klare Meinung. Und, unsere Zeit läuft weg. Darf ich dir trotzdem auch noch ein Gespräch mit der Psychologin anbieten? Ja gut. Ich will dir nicht aufdrängen. Wäre ich gar nicht abgeneigt. Kann ja nichts schaden. Ja. Dann ja gut. Dann machen wir es so, liebe Ursula. Ich drücke dir die Daumen, dass es jetzt gut nach vorne geht bei dir in deinem Leben. Dankeschön, ich werde es schon schaffen. Ich bin wieder... Ja, genau, dann schaffst du das auch. So, jetzt legst du bitte auf und die Alexandra ruft dich an. Alles klar, ich bedanke mich. Alles Liebe und viel Glück wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Danke, tschüss. 0800 220 50, das ist unsere kostenfreie Nummer, oder domian@wdr.de. Hier ist Kerstin. Kerstin ist 48. Guten Morgen. Ja. Ja, hallo Kerstin. Ja, hallo Domian. Kerstin, schön, dass du da bist. Weswegen rufst du an? Ja, und mein Thema ist, ich war 11 Jahre lang in einer Beziehung. Mann war ich total unglücklich und vor 7 Monaten habe ich jemanden kennengelernt. Vor sieben Monaten. Aber als du die neue Person kennengelernt hast, warst du noch in der Beziehung? Nee, war schon in einer Trennung. Eine Trennung, ah ja. Ja. Ich war beim Friseur und dann anschließend habe ich gedacht, gehst du eine Stunde in eine Kneipe, gehst du ein Bierchen, dann fährst du nach Hause, ja. Keine schlechte Idee. Naja, ist ja auch schick genau, frisiert auch zum gedacht. Friseur, dann kommt man immer gut an. Ja, genau. Auf jeden Fall bin ich in den Bierschopf rein. Da habe ich so eine ältere Dame kennengelernt und die saß mit ihrem Enkel da. So, ich habe den Mann gesehen, ich wusste nicht, wie alt er ist. Und er wusste nicht, wie alt ich bin. Das große Problem ist halt, ich bin 48 und ich kennengelernt habe 26. Wir sind seit 7 Monaten zusammen. Das ist natürlich ein heftiger Unterschied. Ja, 22 Jahre bin ich älter. Ja. Ja, es ist nicht so ganz üblich, aber ist auch kein Drama. Richtig. Ja, doch, ist ein Drama. Ist ein Drama. Weil Familie hat sich getrennt. Ich habe eine Tochter, die ist 29 Jahre alt. Ach, dann ist der Geliebte... Nichts mehr zu tun haben. Die will nichts mit dir zu tun haben? Nee, nicht mehr. Weil der Lover der Mama ist jünger als die Tochter. Ja, genau. Also mein Freund ist 3 Jahre jünger als meine Tochter. Meine Tochter sagt, damit kommt sie nicht klar. Und von meinem Freund, die Familie hat sich dann auch getrennt von ihm, will mit ihm auch nichts zu tun haben. Was willst du mit der alten Frau? Und wer hat sich getrennt? Die Familie, von meinem Freund, ja. Mit ihm auch nichts mehr zu tun haben. Die Familie von... Achso, jetzt verstehe ich. Ich verstehe. Die Familie von beiden Seiten. Ja, hör mal, ich habe... Ja. Jetzt sitzt ihr beiden da alleine in eurem Glück. Aber ihr habt alle viele Leute um euch verloren. Ja, wir machen eigentlich nur noch uns im Prinzip. Gibt es denn irgendjemanden, der zu dir steht? Nein. Nein, keine Nein. Freundin, kein guter Kumpel, der sagt, ist doch egal, Hauptsache man liebt sich. klar. Und vor allen Dingen auch so, wenn wir zusammen sind, wenn wir unterwegs sind. Für mich ist das ganz schlimm, wenn wir unterwegs sind. Wir gehen auf die Kirmes, wir gehen auf den Trödelmarkt, wir sind in der Straßenbahn. Und man sieht ganz genau, die Leute beobachten uns und schätzen dann, wie viele Jahre Altersunterschied. Ja, und die denken immer, das ist Mutter und Sohn. Mhm. Ganz genau, ja. Aber ihm macht das nichts aus. Ihm macht das nichts aus? Nein, er lacht darüber. Er sagt, mir ist egal, was die anderen Leute denken. Aber wie ist denn das so bei seinen Jungs, bei seinen Kumpels? Steht er da auch zu dir? Ja. Und was sagen die, weißt du das? Er hat letztens einen Schulkollegen getroffen und der sagte dann, bist mit deiner Mutter unterwegs? Da hat er gesagt, ist meine Mutter, ist meine Freundin. Also er steht 100% hinter mir. Auch. Und was hat der Schulkollege da geantwortet? Wie hat der reagiert? Ein bisschen peinlich so, nach dem Motto, ja, okay. Du gibst ja, das ist ja mit dem Alter heutzutage immer so eine Sache. Manch einer, der 48 ist, wirkt und sieht gar nicht so aus wie 48. Bist du so eine Typ Frau, die man auch durchaus 10 Jahre jünger schätzen könnte? Ich kann mich selber schwierig einschätzen, kann ich so nicht. Ja. Selber beurteilen, schwierig. Nochmal. Nur, was meine Tochter mich zum Beispiel auch vorgeworfen hat, ich stehe auf Bubis. Vor allen Dingen, er ist 1,83 Meter groß und total attraktiv und richtig männlich. Ne? Mhm. Ich habe ihn nie als Bubi gesehen. Ich habe ihn kennengelernt, ich habe ihn sofort als Mann gesehen. Mhm. Ich habe überhaupt gar nicht darüber nachgedacht. Er könnte ja dein Sohn sein, im Prinzip natürlich. Aber denkt man das nicht? Doch, im ersten Moment, wenn man sich auf jemanden einlässt, der viel jünger ist, es könnte eventuell mein Sohn sein. Denkt man das nicht? Ein Moment zumindest? Nein, habe ich nicht. Nein. Ich habe nachgedacht. Also du warst so begeistert von dem, dass du gar nicht über solche Klischees und gesellschaftlichen Normierungen nachgedacht hast? Nein, ich habe ihn gesehen und das war es einfach. Wie gut, dass du vorher beim Friseur warst. Naja. Ne? Sag mal aber nochmal zu der Tochter. Hat die Tochter ihn denn mal getroffen und mit ihm gesprochen? Nein. Nein? Nein. Und die hat jetzt ganz radikal den Kontakt zu dir abgebrochen? Ja. Wie war das Verhältnis früher zu deiner Tochter? Ja, immer schon relativ kompliziert. Ah, das habe ich mir gedacht. Mhm. Ja. Denn das finde ich nur ein bisschen sehr heftig, dass sie euch und dir und ihm nicht mal die Chance gibt, dass sie sich mit ihm unterhält. Das ist natürlich alles wieder die Norm, aber vieles, was wieder die Norm ist, ist ja gar nicht so schlecht. Bist du denn jetzt mittlerweile aufgrund der vielen unangenehmen Reaktionen unsicher geworden in deinem Verhalten? Nein. Nein oder jein? Nein, auf keinen Fall. Er ist die Liebe meines Lebens. Da bin ich mir ganz sicher. Er ist die Liebe meines Lebens. Ja, es ist noch Ich war verheiratet. Ich hatte anschließend noch 2 Partnerschaften. Aber es ist nie so gewesen, die Gefühle wie zu ihm. Nun, was ja natürlich immer ein Problem ist, oder was heißt ein Problem? Ja, doch, es kann ein Problem werden, wenn so ein großer Altersunterschied da ist. Beide sind ja in anderen Lebensphasen. Als 26-Jähriger macht man andere Sachen, ist interessiert an anderen Dingen als ein fast 50-jähriger Mensch. Gibt das manchmal eine kleine Spannung zwischen euch beiden? Nein. Nein. Nee, gar nicht. Und ihr habt auch gemeinsam. Ich wohne jetzt auch seit ein paar Monaten bei ihm. Wir sind jeden Tag 24 Stunden zusammen. Mhm. Und wir machen alles zusammen. Was habt ihr denn für gemeinsame Interessen? Alles. Wir gehen spazieren, stundenlang. Im Sommer, wir sind Boot gefahren, wir gehen zur Kirmes, wir gehen auf Trödelmärkte, wir machen alles zusammen. Okay, das klingt ja alles harmlos, aber gehst du mit ihm auch. Angelgesang. Ist auch mal okay. Gehst du mit ihm in die Disco? Hat auch kein Interesse mehr daran. So, er ist auch reifer als 26, er ist viel reifer. Also ist nicht so, dass Funny Boy jetzt unbedingt in eine Disco gehen muss. Wie geht er denn damit um, dass seine Familie sich von ihm auch losgelöst hat? Ja, schwierig. Ja, hat sich die gesamte Familie losgelöst? Hat sich die gesamte Familie losgelöst von ihm? Ja, sicher, weil jeder sagt, willst mit der alten Frau. Ja gut, das hätte ich ja sagen können, dass einer das sagt. Aber sagen das also Mutter, Vater, Oma, Opa, alle sagen das. Ja. Hat er Geschwister? Ja. Nein, Einzelkind auch, wie ich. Was heißt denn da in dem Falle losgesagt? Haben die den Kontakt zu ihm abgebrochen? Ja, im Moment ist kein Kontakt da. Boah, ist das heftig. Wie sind die Leute alle drauf? Na, bei seiner Mutter kann ich auch verstehen. Er ist Einzelkind und seine Mutter sagt auch, was willst du mit dieser alten Frau? Ach, du kannst die Mutter verstehen. Im Prinzip kann ich seine Mutter verstehen, auf jeden Fall. Genau, nehmen wir mal den Fall, deine Tochter käme mit einem, sagen wir mal, 55-jährigen Mann an. Was würdest du sagen? Wenn sie sich lieben, wäre das für mich okay. Sagst du jetzt, nachdem du auch die Erfahrung gemacht hast, hättest du es früher auch gesagt? Ja, auf jeden Fall. Wenn der Schwiegersohn älter wäre als du? Wäre kein Problem für mich. Ich könnte damit umgehen, auf jeden Fall. Ja. Bin ich mir ganz sicher. Ja. So ein bisschen Toleranz, das war das Problem. Ach ja, natürlich. Ich weiß auch nicht, warum die Leute immer so heftig reagieren. Das ist nicht jedermanns Sache. Und man kann es vielleicht auch nicht, ist ja okay, wenn man es nicht so toll findet, aber gleich den Kontakt abzubrechen, das finde ich einfach so unmenschlich auch. Ja. Ich möchte euch in eure Liebe bestärken, Kerstin. Wenn ihr es gut findet und ihr euer Glück habt im Moment und wenn es auch nicht so lange hält, aber im Moment ist es toll, dann genießt es und macht es und schert euch nicht um die anderen. So traurig das ist, wenn du deine Tochter verlierst. Wie empfindest du das überhaupt, dass du deine Tochter verloren hast? Tut natürlich weh. Aber in diesem meine Fall... Meine Mutter hat zum Beispiel auch zu mir gesagt, so, Kind, du bist 48, er ist 26, vielleicht seid ihr 2-3 Jahre zusammen. Du musst doch weiterdenken. Nur, wer kann für die Zukunft planen? Mhm. Im Moment, ich bin unheimlich glücklich mit ihm und er ist die Liebe meines Lebens. Das sagt deine Mutter mit. Deine Mutter sagt, man muss in die Zukunft denken. Genau. Sie sagt, ein, zwei Jahre vielleicht, dann verlässt er dich. Ja, für eine Jüngere. Okay, aber das klingt noch so, als würde sie dir doch zur Seite stehen, oder? Meine Mutter so ein bisschen noch. Ein bisschen, ja. Weil sie weiß, meine Mutter weiß ganz genau, wie sehr ich ihn liebe. Weißt du, Kerstin, diese Argumente von wegen, ja, man muss in die Zukunft denken in 2-3 Jahren, ich finde das völlig wurscht. Wenn man 2, 3, 4 Jahre eine tolle Liebe gelebt hat, war es richtig, das gemacht zu haben. Und auch in 2, 3 oder 4 Jahren kann eine Liebe kaputt gehen zwischen gleichaltrigen Menschen. Also eine Gewissheit gibt es in Sachen Liebe nie. Also, abgesehen, ist das doch fast schon angesagt und cool zurzeit. Guck dir mal die Promi-Welt an, wie viel Altersunterschiede da präsentiert werden im Moment. Riesige Altersunterschiede. Genau, ist auch prominent. Till Schweiger hat jetzt auch einen ganz jungen Lover, wollte ich gerade schon sagen. Nein, um Gottes Willen. Nein, er ist nicht schwul. Eine ganz junge Frau, ich glaube, die ist auch irgendwie 30 Jahre jünger als er. Es sei ihm gegönnt. Okay, wenn es umgekehrt ist, ist es in Ordnung. Ne? Nur wenn die Frau älter ist, das immer. Ja. Ist halt so. Liebe Kerstin, lass dich nicht irritieren. Genießt eure Liebe und es tut mir leid, und ich hoffe sehr, dass deine Tochter doch irgendwie nochmal zur Besinnung kommt. Und hoffe ich auch. Aber die, was ich gerade noch sagen wollte, die Mutterliebe war jetzt doch nicht so stark, dass du für deine Tochter den Geliebten hättest fallen lassen. Nein, würde ich nicht machen, weil das nicht in Ordnung ist. Auf meiner Tochter. Ja. Auf keinen Fall. Nein, es wäre nicht in Ordnung, weil die Tochter so einen Druck auf dich ausübt. Das ist genauso falsch, als wenn Eltern Druck auf ihre Kinder ausüben. Ganz genau. Ja. Mit Druck ist gar nichts. Kerstin, viel Glück und grüße deinen Freund herzlich von mir. Ja, mache ich auf jeden Fall. Alles Gute. Ja. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Ja, tschüss. 1.33 Uhr, ihr Lieben. Hier ist Mirko, 26. Hallo, Mirko. Hallo. Mirko, weswegen meldest du dich? Ich habe einen Fetisch. Da sind wir bei unserem Thema von gestern nochmal. Ja, genau. Ja, sehr schön. Was für einen Fetisch hast du? Ich stehe auf Badeanzüge. Ach, guck. Auf Badeanzüge von Frauen? Genau. Nicht auf Herrenbade. Ich glaube, das gibt's gar nicht. Das gab's früher in den 20er Jahren, Herrenbadeanzüge. Also Badeanzüge von Frauen? Genau. Erzähl, was genau für Badeanzüge und was machst du damit? Ich trage die. Ja. Nicht nur im Schwimmbad, sondern generell auch in der Öffentlichkeit. Was sind das für Badeanzüge? Beschreib sie mal ein bisschen näher. Jetzt gerade habe ich einen dunkelblauen an von Adidas. Ach, du hast gerade einen. Wie schade, dass wir nicht skypen. Was würde ich dich gerne sehen jetzt? Aber jetzt so einen klassischen Badeanzug, wie man das bei den Mädels kennt. Also nichts Besonderes, kein Schnickschnack dran. Nein. Geschlossen oben? Ja, oben und unten geschlossen. Oben und unten geschlossen, Badeanzug. Genau. Jetzt gerade einen von Adidas, in Blau wahrscheinlich. Dunkelblau. In Dunkelblau, genau. Genau. Und ich finde halt das Material sehr schön. Mhm. Und jetzt sitzt du da in deiner Wohnung mit dem Badeanzug Und genau. hast sonst nichts an? Nee. Hast du den jetzt angezogen, extra für unser Gespräch? Nein, ich habe halt den Paderzug heute schon fast den ganzen Tag an. Das heißt, wenn du nach Hause kommst, ziehst du... Dann ziehe ich den sofort an. Und läufst dann so genau. durch die Wohnung? Ja, genau. Bin aber auch im Sommer, wenn die Temperaturen es zulassen, damit draußen. Geh damit zum Beispiel spazieren. Okay. Du gehst mit dem Badeanzug spazieren? Ja. Wo? In der Stadt, im Wald. Wie, du kannst doch nicht durch die Stadt im Damenbadeanzug gehen? Das mache ich. Aber dann hast du nicht das Ordnungsamt irgendwie an der Backe? Nein. Gucken, was, genau, überhaupt nicht. Was sagen die Leute? Viele lachen. Einige haben schon Fotos gemacht. Ordnungsamt war aber noch nie da. Nee, ich meine, ist auch Quatsch mit dem Ordnungsamt. Wenn du bist ja keine Erregung öffentlichen Ärgernisses, was du da betreibst. Du gehst ja nicht nackt durch die Stadt, sondern nur ein bisschen merkwürdig angezogen. Du gehst durch die Stadt, du gehst durch den Wald. Genau. Wo hältst du dich mit dem Badeanzug noch auf? Geh doch mal schwimmen mit dem Badeanzug. Das mache ich sowieso. Also das machst du sowieso, okay. Und ich fahre ab und zu U-Bahn und S-Bahn damit. In welcher Stadt? Stadt möchte ich eher nicht. Okay, dann kommen alle Leute gucken, vielleicht treffen wir ihn irgendwann. Aber sag mal, wenn du U-Bahn und S-Bahn fährst, ja. Dann kann es doch passieren, dass da vielleicht die ein oder andere jugendliche Clique oder jungen Clique dich ziemlich blöd anmacht, oder? Angemacht wurde ich noch nicht. Jugendliche haben Fotos von mir gemacht. Mhm. Hast du Glück gehabt? Könnte auch mal ein bisschen übler ausgehen. Das stimmt. Aber toi toi toi, bisher ist derartig ist noch nicht passiert. Sehr gut. So, jetzt hast du ein paar Beispiele genannt. Gibt es noch Beispiele, wo du mit dem Badeanzug auftauchst? Also in gewissen Kinos und Saunen. In gewissen Kinos und Saunen? Also, Sexkinos oder was? Genau, ja. Bist du schwul? Ja, könnte man sagen. Ja, ein bisschen. Oder ein bisschen viel sogar. Ja. Ja. Okay, in so Kinos und Saunen, in der Sauna muss man eigentlich nackt sein. Da fällst du dann auch wieder negativ auf mit dem... Also direkt so in die Sauna gehe ich mit dem Badeanzug nicht, sondern in diesem Pornokino gibt es halt eine Sauna mit drin. Mhm. Da gehe ich nicht rein, sondern im Pornokino bin ich halt im Badeanzug. Okay, da bist du natürlich dann, da bist du die Attraktion wahrscheinlich. Ja. Was macht das mit dir, wenn du diesen Stoff auf deiner nackten Haut spürst? Es erregt mich. Immer? Ja. Aber dann bist du doch jetzt stundenlang schon erregt, wenn du damit durch die Wohnung läufst. Ja. Ist das so? Onanierst du zwischendurch auch immer wieder mal, um das auszuhalten? Ab und zu ja. Und was ich auch im Sommer öfters mal mache, wenn ich im Wald bin und wenn mich dann keiner sieht, dann onaniere ich dort dabei. Okay, das ist natürlich schon wieder heikel, da darfst du dich nicht erwischen beilassen. Und dann hast du nämlich wirklich die Polizei oder das Ordnungsamt an der Backe. Genau. Denn das sollte ja nicht sein. Nee. Wie hat das angefangen bei dir, Mirko? Durch eine verlorene Wette hat das mal angefangen, vor gut 10 Jahren. Was war das für eine Wette? Ich hatte mit einem Kumpel Flaschendrehen gespielt. Mhm. Und dann danach hatten wir dann irgendwie noch gewettet, ob ich mich trauen würde, irgendwie mal einen Badeanzug anzuziehen. Und da hast du dich getraut? Also hast verloren und hast dich dann getraut? Genau. Der Wetteinsatz war halt, dass ich mir ein Badeanzug kaufen sollte. Mhm. Bei Sport Karstadt. Mhm. Und den Badeanzug dann zum Schwimmen anziehen sollte. Zum Schwimmen? Genau. Und da hat's Klick gemacht? Genau. Und das war so das erste Mal, dass ich überhaupt mit dem Badeanzug in Berührung gekommen bin. Vorher gar keine Vorstellung gehabt, dass das irgendwie... Das ist ein bisschen komisch, weil der Badeanzug... Ist ja auch, bedeckt auch die ganze Brust. Ist es so, dass du flächig das Gefühl eben dann so gut spürst oder diesen Stoff so gut spürst? Ja, das kann man so sagen, ja. Ja. Wie viele Badeanzüge hast du? Es reicht schon an die 10 heran. Was kostet denn so ein Damenbadeanzug? Ich bin da wenig erfahren, das sehr unterschiedlich. Ich schaue immer so nach Herabgesetzten. Verstehe. Die kosten dann so 15 Euro. Ja, okay, kann man sich ja mal gönnen. Eben. Ja. So, du bist schwul, sagst du. Hast du einen Freund zurzeit? Momentan nicht, nein. Hattest du in den letzten Jahren mal einen Freund? Bis hier noch nicht, nein. Ah, noch nie in deinem Leben? Nein. Wie kommt's? Es hat sich noch nicht ergeben. Also es ist so, ich habe dort auch noch so eine gewisse Neigung, sage ich mal. Eine gewisse Neigung? Ja. Das heißt? Ich stehe darauf, gefesselt zu werden. Ja, okay, das haben ja viele. Und da findest du ja in der schwulen Szene in Massen Leute, die auch Spaß daran haben, dich zu fesseln. Ich bin auch irgendwie so gegen Sklave aus. Mhm. Aber so den richtigen Typen habe ich noch nicht gefunden. Aber du hast schon Sex mit einem Mann gehabt? Ja. Ja. Wo triffst du die Jungs? Ich bin auf gewissen Portalen im Internet unterwegs. Okay, dann klappt das ja schnell. Und hatte dort auch schon einige Kontakte gehabt, habe mich dann auch mit den Leuten getroffen. Und dort hatte ich dann schon Kontakt gehabt. Wie dominierend ist denn dieser Fetisch? Also von meinem normalen Leben hält er mich so nicht ab. Aber halt in der Freizeit versuche ich so häufig wie möglich halt den Badeanzug zu tragen. Ich wollte gerade sagen, wenn du immer nach Hause kommst und ziehst das Ding an, hat das ja schon eine starke Präsenz in deinem Leben. Ja, wie gesagt, es hält mich aber sonst nicht so von meinen anderen Sachen ab. Was machst du beruflich? Momentan studiere ich. Okay, darf ich fragen, was? Wirtschaftspsychologie. Ah ja. Wenn du dich verlieben würdest in einen Mann, würdest du es ihm gleich erzählen, dass du diese Neigung hast? Ich würde irgendwann zu Beginn dann schon darauf kommen, ja. Das würde ich an einer Stelle auch machen. Das darfst du nicht heimlich machen. Das ist albern. Und so, es ist auch kein schlimmer Fetisch. Es ist ein bisschen schräg, aber es ist ja auch nichts Dramatisches jetzt. Eben. Marco, danke, dass du uns ein bisschen von dir erzählt hast. Und zwar etwas sehr Persönliches. Jo. Dann wünsche ich weiter viel Spaß mit dem Fetisch. Aber ich wünsche dir eigentlich noch viel, viel mehr, dass du jetzt doch irgendwann mal eine Liebe erlebst. Das, glaube ich, wäre gut. Tut einfach gut. Uff. Viel Glück dazu. Vielen Dank. Tschüss. Und dir noch einen schönen Abend. Dankeschön, Marco. Und Mirko. Und auch noch eine schöne Sendung. Danke, Mirko. Tschüss. Ciao. Tschüss. Das war alles hören, ne? Badeanzug, gestern die Wolle. Das hat mich ja noch lange beschäftigt. Der ganze Wollanzug ist ja auch sehr schräg. Vor allen Dingen in der Hitze. Hier ist Romy. Romy ist 35. Guten Morgen, Romy. Morgen. Eine Frau. Genau. Nicht Romy, sondern Romy. Romy, wie Romy Schneider. Wie Romy Schneider, ganz genau. Wie Romy Schneider. Genau. Hat man dich nach ihr benannt, gar? Ja. Da war die Romy Schneider Vorbild bei der Mama. Verstehe. Kein schlechtes Vorbild. Nein, finde ich auch nicht. Ja, tolle Frau. Weswegen rufst du an, Romy? Es geht um den Selbstmord meines Ex-Freundes und nachfolgend den Selbstmord vom Freund meiner Mama. Ach du lieber Gott, das ist zweimal in deinem Leben passiert, in deiner Umgebung. Ja, zweimal, aber das Tote meiner Mitte, das zählt nicht wirklich. Also vor ungefähr 5,5 Jahren hat sich mein Ex-Freund, ich habe mich von meinem Freund getrennt. Ja. Er hat dann angedroht, er bringt sich um, ich habe ihm nicht geglaubt. Er hat sich, hat das angedroht aus Traurigkeit der Trennung. Also, er hat keinen Bock mehr auf noch eine Beziehung, er hat die ganze Zeit von mir gelebt. Er hatte also auch keine finanzielle Rücklage mehr. Er war arbeitslos, obwohl er hochintelligent war. Also er war Diplom-Informatiker, mit Summa Cum Laude abgeschlossen. Mhm. Hatte keine eigene Wohnung mehr, die hat er verloren, weil er ja die Miete nicht gezahlt hat und nichts. Mhm. Ich war fast 5 Jahre mit ihm zusammen. Ja. Und in dieser Zeit habe ich gearbeitet und bin für ihn einkaufen gegangen und ich habe mir sogar meine Geschenke selber gekauft. Mhm. Das ist ja auch schon verrückt, wenn man sich die eigenen Geschenke selbst kauft, dann dem anderen gibt, damit der dir das irgendwann schenkt. So in der Richtung. Also und irgendwann war es mir dann halt auch zu doof. Aber das klingt ja schon eher nach einer psychischen Erkrankung. Ich hätte mir das bei mir am Anfang, ich habe halt mal gesagt, er hat ja nichts. Ich war halt dann immer diese Mitleidsmasche. Mhm. Er ist ja allein, er hat ja nichts. Und wo soll er denn hin, wenn er bei mir rausfliegt, so ungefähr? Und das hat er mir auch sehr psychologisch angedeutet, hin und her geschoben. Also er konnte gut reden. Der wäre in der Politik wäre er richtig gewesen. Weswegen hast du dich alles geglaubt. Ja, weswegen hast du dich dann letztendlich von ihm getrennt? Weil es mir einfach zu blöd geworden ist. Ich durfte plötzlich meine Spiele nicht spielen. Wenn du jetzt in das Spiel reingehst, dann weiß ich, du liebst mich nicht mehr, bla bla. Es ging nur noch Gezicke. Und irgendwann habe ich gesagt, es reicht. Es ist aus, es ist vorbei, ich habe keinen Bock mehr. Da hast du ihn rausgeschmissen? Und habe gesagt, es ist vorbei. Und dann hat er gesagt, ja, am nächsten Tag holt mein Kumpel meine Sachen ab und so weiter. Hat schon auf dem Sofa geschlafen. Ich musste am nächsten Tag in die Frühschicht. Habe dann, als ich aufgewacht bin, auf dem Tisch lauter Tablettenschachteln gesehen gehabt. Das war an einem Freitag. Und daraufhin habe ich dann auch Polizei und Krankenwagen geholt. Die haben ihn mitgenommen. Am Montag kam er dann wieder an. Also er hatte viele Tabletten genommen, aber er war noch zu retten gewesen. Ja, ich weiß auch nicht, ob er die wirklich genommen hat oder ob das nicht so eine Masche war. Also so genau kann man das nicht sagen. Ja. Am Montag kam er dann wieder an mit Blumen und so weiter und so fort. Ich habe diesen blöden Fehler gemacht, dass ich ihn in die Küche gelassen habe, weil er mit mir reden wollte. Ich bin nun mal so nett. Habe dann mich auch zum ersten Mal wirklich aufgelehnt und habe gesagt, nein. Was für mich damals sehr, sehr schwer war. Ich konnte nie Nein sagen. Mittlerweile ist das mein Lieblingswort. Ja. Daraufhin, ich habe im Keller gewohnt, mit Blick direkt auf den Garten, sodass ich so schräg nach oben auf den Garten gucken konnte. Hat er mich vor das Fenster gestellt im Wohnzimmer und hat gesagt, bleib genau dort stehen. Es war Frühjahr, es war noch ein bisschen Schnee gelegen, Gott sei Dank. Und ich habe mir nur gedacht, was will er denn jetzt? Mhm. Im nächsten Moment sehe ich irgendwas fliegen. Mittlerweile weiß ich, dass es der Benzinkanister vom Rasenmäher war. Und dann hat er sich angezündet. In der Wohnung oder im Garten? Außerhalb, im Garten. Und ich stand in der Wohnung vor dem Fenster und hab's gesehen. Ach du lieber Gott. Der hat sich angezündet vor deinen Augen? Der hat sich angezündet vor meinen Augen, ja. Gott, wie schrecklich. Und du? Ich war erstmal hysterisch. Ich habe mein Telefon gesucht, obwohl ich es in der Hand hatte. Hab dann Feuerwehr angerufen, Polizei, wie auch immer. Ich habe die angebrüllt. Es tut mir heute noch leid, dass ich die so angebrüllt habe. Und habe versucht in dem Haus, ich meine, es war ein Mehrfamilienhaus, aber ich war ganz allein. Also es war kein Mensch da. In dem Haus nicht und im Nachbarhaus auch nicht. Aber du bist nicht rausgerannt mit der Decke und hast die Decke über ihn geworfen? Nein, er hat sich im Schnee gewälzt. Und da gingen die Flammen nicht aus, trotz der Schnee? Die gingen dann auch aus. Ich weiß auch nicht, wie er es geschafft hat. Ich habe Angst gehabt, dass er mir noch was antut. Aber du hattest dann letztendlich doch an die Polizei oder die Feuerwehr benachrichtigt. Die kamen auch. Die haben allerdings dann nur noch einen Schuh oder was löschen können. Ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, aber er hat sich tatsächlich noch direkt vor meine Wohnungstür gequält. Also die Treppen runter und direkt vor meine Wohnungstür und lag dann dort und hat gejammert. Das ist, glaube ich, das Einzige, was ich noch wirklich weiß. Also verbrannt hatte er sich darunter. Nachdem er sich gelöscht hatte, hat er sich verbrannt darunter gekugelt. Ja. Frag mich nicht, wie er das geschafft hat, da war ich dann schon hysterisch hin und her gelaufen und hab gebrüllt wie ein Blöde. Ich hab den auch durch die Tür durch angebrüllt und total hysterisch. Du hast nicht die Tür aufgemacht und hättest ihm noch helfen wollen? Nein. Warum? Weil ich Angst hatte. Ich hatte richtig Angst vor ihm. Ich hatte Angst, dass er mir auch noch was antut. Jetzt hast du gerade schon gesagt, den Selbstmord meines Ex-Freundes. Ist er dann an den Folgen dieser Verbrennung gestorben? Ja. Er ist 3-4 Stunden später im Krankenhaus mit 85% Verbrennung gestorben. Oh, wie heftig. Ja. Und wie gesagt, ich habe dann auch Traumatherapie und alles bla bla gemacht. Hast du dir irgendwann einen Vorwurf gemacht, dass du nicht vielleicht doch schneller hättest einschreiten müssen? Wo hätte ich denn einschreiten können? Es ging ja gar nicht. Ich verstehe. Nein, ich will ja auch keine Vorwürfe machen. Ich war hilflos. Ich war wirklich hilflos in dem Moment. Ich hatte einen tollen Freund, der mir gesagt hat, dieser Mensch hat so, die wollte dir vielleicht die Schuld geben an diesem Ganzen, aber im Endeffekt hat er dir gezeigt, dass es Situationen gibt, in denen du einfach nichts tun kannst. Ja, das sehe ich ganz genauso. Das sehe ich genauso. Weil, du hast dann eine Traumatherapie gemacht? Ja, ich habe grundsätzlich ein Problem mit Hilflosigkeit. Also wenn ich hilflos bin, wenn ich eine Situation nicht unter Kontrolle habe, dann könnte ich echt austicken. Nun ist das Ganze 5 Jahre her. Ja. Wie geht es dir denn heute? Also mit der Geschichte, mittlerweile kann ich schon wieder Filme angucken, in denen Leute verbrennen, auch wenn ich da eher die Augen zu noch mache. Aber ansonsten von ihm selber, Manchmal könnte ich noch kotzen, wenn ich irgendwelche Probleme mit dem PC habe, weil da war er ja wirklich fit, dass ich ihn nicht mehr anrufen kann und fragen kann, was kann ich machen? Aber ansonsten habe ich keinen Bezug mehr zu ihm, gar nichts. Also abgeschlossen, erledigt. Das Gefühl ist neutralisiert jetzt mittlerweile. Ja, das ist sehr gut. Und jetzt vor 2 Wochen ruft mich meine Mom an. Also sie hat 25 Jahre war sie mit dem Kerl zusammen. Das ist ein Stiefvater sozusagen. Ich habe mich nie wirklich mit ihm verstanden. Mhm. Habe auch schon seit 12 Jahren keinen Kontakt mehr zu ihm gehabt. Mhm. Und auf jeden Fall ruft sie mich an. Er war sehr krebskrank und so weiter. Und ich habe eigentlich gedacht, der hat dann auch Behandlungen abgebrochen und alles. Sie ruft mich an und sagt, ja, er ist jetzt eingeschlafen und tot und so weiter und so fort. Sie ruft mich an und sagt mir, ja, der Hans ist tot, der ist aus dem Fenster gesprungen. Ach Gott. Also aufgrund seiner schweren Krebserkrankung. Ja, genau. Das heißt, er hat sein Leiden selbst abgekürzt und sein Leben ein Ende gesetzt, ja. Und aber so wie ich das gehört habe, ging es los. Da habe ich gezittert am ganzen Körper. Mhm. Es war wie ein Brett vom Kopf, so nach dem Motto, das ist jetzt nicht wahr. Ja, und da kamen all die ganzen Sachen von früher wieder hoch. Nein, ich bin Autorin, ich habe also eine verdammt gute Fantasie und ich kenne die Wohnung von meiner Mutter. Also habe ich im Endeffekt gesehen, wie er das gemacht hat. Ich habe das vor meinem inneren Auge, Kopfkino und so weiter. Wie hoch wohnt deine Mutter? 15. Stock. 15. Stock. Bah. Und sie hat mir dann auch erzählt, dass sie wohl mit einem Kumpel von sich und ihm beim Kaffeetrinken saß, draußen auf diesem verglasten Balkon. Mhm. Und sie gedacht haben, der macht das Fenster auf, weil er wieder keine Luft gekriegt hat. Und im nächsten Moment stand er wohl auf dem Stuhl und ist gesprungen. Die konnten also nicht mehr eingreifen. Also vor den Augen seiner ja. Ach du lieber Gott. Gott, ist das schlimm. Ist das schlimm jetzt für deine Mutter? Komischerweise interessiert meine Mom das gerade überhaupt nicht. Vielleicht hat es noch nicht, vielleicht ist der Schock noch nicht durchgedrungen, wie bei mir. Was hat damals. Denn, das hat ja auch eine Weile gedauert, bis der Schock kam. Das stimmt, manchmal dauert das eine ganze Weile. Was hat denn dann deine Mutter und der Bekannte, der dabei war, was haben die dann gemacht? Sind die runtergelaufen? Nein, gar nicht. Sie haben gleich die Polizei angerufen und Mama hat auch nicht runtergeschaut oder so. Die hat das gar nicht erst angetan. Die hat das nicht gesehen, wie das aussah. Sie war ja zum Glück nicht allein. Ich war ja damals komplett allein und sie war ja zum Glück nicht allein. Mhm. Ist denn da noch was Schlimmes passiert, dass er hätte ja auf einen anderen Menschen drauffallen können oder auf die Straße? Nee, oder da ist noch so ein Zwischending von der Garage dazwischen. Mhm. Er ist also direkt auf das Garagendach sozusagen geflogen. So, jetzt bist du nochmal konfrontiert worden, zwar nicht in deinem engen Leben, weil du mit dem Mann ja nicht so einen großen Kontakt mehr hattest, aber dennoch mit so einem Ereignis. Ja, genau. Und ich weiß nicht, was ich fühlen soll. Auf der einen Seite denke ich mir, ja, okay, es ist ganz anders als meine Situation damals, weil er hat sich ja selber das Leben genommen, um meine Mama zu entlasten. Ja, ganz anders. Und der Mann war schwer krank und wäre wahrscheinlich so bald gestorben. Genau. Und mein damaliger Freund, der wollte mir die Schuld geben an seinem Versagen. Ja, und Romy, nochmal. Ich glaube, dass dein damaliger Freund schwer psychiatrisch erkrankt war. Ja, aber das hätte ich doch merken müssen innerhalb von 5 Jahren, oder? Nein, nicht unbedingt. Manchmal, also, wenn man, weiß, manchmal dass sitzt Verlustängste man, hatte, aber dass die so weit reichen. Manchmal sitzt man in so einem Kokon drin, in Beziehungen, dass man das gar nicht wahrnimmt. Insofern hat dich da überhaupt null Schuld getroffen, weil der wahrscheinlich in seinem System hätte er es über kurz oder lang sowieso gemacht. Dein Freund meine ich jetzt. Ja. Ja, und jetzt bist du dir nicht sicher, was du empfinden sollst. Ja, zumal, wie gesagt, ich habe mit meiner Mom geredet, der scheint es ganz gut zu gehen. Ich werde sie eventuell auch nächste Woche besuchen kommen oder so. Mhm. Das ist ja das Ideale, was du machen kannst. Aber ich weiß auch nicht, wie ich reagieren soll, wenn ich dann in dieser Wohnung bin und das sehe. Also diese Wohnung wieder vor mir habe. Mhm. Ich meine, ich hatte so schlechtes Kontakt mit ihm, dass er mir sogar Hausverbot erteilt hatte. Mhm. Aber vielleicht belegst du all das jetzt mit neuen Eindrücken, indem du wirklich da hingehst mal. Vielleicht leitet das jetzt auch einen neuen Kontakt ein zwischen dir und deiner Mutter. Nachdem ja, das sowieso. So, weil wir können jetzt mittlerweile telefonieren, ohne dass der Hans dazwischen funkt. Ja, da musst du da hingehen. Da musst du da hingehen, auch wenn das vielleicht im ersten Moment etwas merkwürdig ist. Das wird auch deiner Mutter helfen. Dann kann sie dir das nochmal erzählen. Es tut immer gut, wenn man sprechen kann. Das weißt du zu Genüge wahrscheinlich. Und wenn du 1, 2, 3 Mal dort gewesen sein wirst, dann ist das schon belegt mit neuen Erfahrungen und die Erinnerungen verblassen. Ja, hoffe ich doch mal. Ja, aber dennoch, das ist so meine intuitive Meinung dazu, dennoch würde ich gerne auch noch meine Psychologin bitten, ihre Meinung zu sagen. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Ja, dann ruft dich die Alexandra gleich auch nochmal an, Romy. Okay. Okay, du legst auf und wir melden uns gleich nochmal. Okay, super, danke. Alles Gute von Herzen. Ja, kein Thema. Ich glaube, ich kriege das schon hin. Ich habe das eine geschafft. Ich glaube auf alles andere. Ja, das glaube ich allerdings auch. Wenn du den Fall damals geschafft hast, schaffst du das jetzt auch. Alles Gute. Ja. Okay. Tschüss. Tschüss. Und herzlich willkommen, sage ich, zu Thomas. Thomas ist 47. Guten Morgen, Thomas. Ja, hallo Domian. Hallo Thomas. Dein Thema, um was geht's? Ja, es geht um Schmerzen. Ich habe seit 10 Jahren langsam wachsende Schmerzen, Gesichtsschmerzen. Woher kommen die? Das weiß kein Mensch. Also ich war schon bei unglaublich vielen Ärzten, auch von verschiedenen Fachgebieten. Die Schmerzen sind nur im Gesicht? Die sind nur im Gesicht. Beschreib die Schmerzen mal. Es ist ein brennender Schmerz. Der Gaumen brennt. Ich habe das Gefühl, dass die Schleimhäute brennen. Was aber gegen die Diagnose oder gegen die vorläufige Diagnose der Ärzte spricht. Also das Ganze wird dann atypischer Gesichtsschmerz genannt. Mhm. Es gibt ja Trigeminusneuralgie. Das sind so gut behandelbare Schmerzen. Aber atypischer Gesichtsschmerz ist halt fast gar nicht behandelbar. Mhm. Und wird auch gerne dann mal so in die Psycho-Ecke geschoben. Ne? Atypischer Gesichtsschmerz, das gibt es in der Medizin als Begrifflichkeit. Das gibt es als Begrifflichkeit. Mhm. Oder neuropathisches Schmerzsyndrom ist ein modernerer Begriff. Also die Schmerzen hast du im Mund und auch auf der Haut außerhalb? Unter den Wangen, nee, von innen ist das. Alles von innen, das Gefühl ist von innen. Die Schmerzen hast du aber nicht auf dem Kopf? Nein. Unter den Haaren, an den Ohren auch nicht? Nein, nur das Gesicht. Gesicht, Nase auch? Bitte? Die Nase ganz doll auch, ganz besonders. Und das Interessante ist, das hat mal mit einem Kribbeln in der Nasenwurzel angefangen. Also das war eigentlich relativ unspektakulär, hat mich eigentlich kaum beunruhigt. Naja, aus dem Kribbeln wurde innerhalb eines Jahres ein Brennen und das wurde immer unerträglicher. Und jetzt breitet sich das irgendwie seit 10 Jahren aus und wird immer intensiver. Sind die Augenpartien auch betroffen? Die fangen jetzt auch an zu brennen, ja. Hast du Beeinträchtigungen zum Beispiel beim Riechen, beim Essen, beim Schmecken? Beim Schmecken, beim Riechen, ich kann nicht mehr schlafen. Jetzt im Moment ist es so, dass ich kaum noch lesen kann. Ich kann also meine Korrespondenz schaffe ich schon selber gar nicht mehr. Also es schlägt auch auf die Augenfähigkeit, auf die Sehfähigkeit? Absolut, ja. Und man hat dich jetzt alleine gelassen und man kann nichts machen? Man kann nichts machen. Ich war in den besten Schmerzkliniken und jetzt zuletzt, also das war meine ganz große Hoffnung, ist mir eine Motor-Cortex-Stimulation implantiert worden. Das ist wohl so der neueste Schrei in der Gesichtsschmerzbekämpfung. Da werden 2 Elektroden auf die Hirnrinde gesetzt und da wird halt so ein Impulsgeber angeschlossen, der wird unter die Haut implantiert. Mhm. Den kann man mit verschiedenen Stromsignalen programmieren und die haben halt eine 80%ige Trefferquote, aber bei mir ist das auch mal wieder völlig ohne Wirkung gewesen. Hast du diese Schmerzen permanent? Die sind immer da. Nimmst du Schmerzmittel? Ja, aber mit mäßigem Erfolg. Ich nehme jetzt im Moment wirklich harte Schmerzmittel, um überhaupt durch den Tag zu kommen. Ne? Wie kommst du durch die Nacht mit den Schmerzen? Domian hören. Ich höre jetzt viel im Internet Domian, also fast die ganze Nacht. Deswegen bin ich auch auf die Idee gekommen. Da hat nämlich neulich, habe ich mal einen gehört, dem hatte man was ins Gehirn implantiert gegen Ticks. Mhm. Und also seit ein paar Jahren ist halt bekannt, dass das auch bei Schmerzen. Ach so, genau. Und ich war jetzt also total enttäuscht, dass das nicht funktioniert hat. Mhm. Und dieser Mensch hat ihr aber erzählt, dass das nach 2-3 Jahren erst eingesetzt hat, diese Wirkung. Mhm. Naja, und sowas macht dann natürlich gleich wieder Hoffnung. Ne? Verstehe. Kannst du denn überhaupt deinem normalen Alltag nachgehen? Kaum noch. Wir fangen jetzt an, mir wirklich Sorgen zu machen. Also man sollte ja nicht glauben, ich bin ja motorisch nicht eingeschränkt oder so. Aber man sieht es dir wahrscheinlich auch nicht an, ne? Jetzt inzwischen sieht man es mir an, ja. Ah, man sieht es ja an. Was machst du beruflich? Ich war 2 Jahre Rentner aufgrund dieser Erkrankung, habe dann aber gemerkt, dass das überhaupt keine Lebensqualität mehr war, habe mich dann entgegen eines Gutachtens entschieden, wieder zu arbeiten und habe dann in einem Callcenter angefangen, so auf kleiner Flamme. Bist du jetzt denn im Moment auch noch in einer Klinik? Nein. Und du hast wahrscheinlich ja angerufen in der Hoffnung, vielleicht weiß im Publikum irgendjemand einen Rat. Genau. Denn wir können dir direkt nicht weiterhelfen, das ist dir klar. Das ist mir völlig klar, aber ich habe mitbekommen, dass ihr wohl eine wahnsinnig große Zuhörerschaft habt. Mhm. Und ich habe auch schon mal mitbekommen, dass ihr schon mal wirklich tolle Kontakte okay. herstellen konnte. Thomas, also das wäre großartig. Dann wollen wir das jetzt mal klar nochmal sagen, weil die Sendung gleich vorbei ist, die Musik läuft schon im Hintergrund. Du hast deine Symptome geschildert. Wer im Publikum irgendeine gute Idee hat, was Thomas vielleicht machen könnte, noch machen könnte, bitte mailt uns domian@wdr.de. Wir nehmen den Kontakt zu Thomas auf und reichen es alles an Thomas weiter. Und dann musst du, Thomas, entscheiden, welchem Tipp du nachgehst. Wollen wir es so machen? Ja, super. Herzlichen Dank. Sehr gut. Dann verabschiede ich mich jetzt von dir. Wir drücken die Daumen, dass vielleicht doch ein toller Tipp noch für dich kommt. Und ich wünsche dir alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss, Thomas. Alles Gute. Tschüss. In der Technik heute Nacht Dennis Eickmeier. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin. Tschüss.